Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, man versteht mich. Falls nicht, einfach reingrätschen und sich melden oder in den Chat schreiben. Ja, der Fabian hat es ja gerade schon angekündigt, worum es gehen soll. Ich muss sagen, dass ich den zweiten Teil zu Adorno sehr, sehr kurz halten werde und mich erstmal auf Marx konzentrieren werde. Und vielleicht können wir dann den zweiten Teil in der Diskussion noch etwas ausführlicher thematisieren. Zunächst einmal, bevor ich zu Marx' Revolutionstheorie komme und zu ihrer Kritik mit Marx, zwei kategorische Imperative, die tatsächlich gar keine sind, aber so genannt wurden von ihren Vertretern, nämlich ein kategorischer Imperativ von Marx aus dem Jahr 1844 und ein kategorischer Imperativ von Adorno aus dem Jahr 1966, die zeigen sollen, wie die gerade ja auch schon in der Einleitung kurz Created with free version angesprochene for non-commercial use. Verschiebung der Perspektive und der Problematik auf die Revolution und auf die Emanzipation sich darstellt. Marx hat 1844 in seiner Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie Einleitung, in der sich seine berühmten kurzen religionskritischen Überlegungen finden, wo er sozusagen sagt, die Gesellschaftskritik ist die Konsequenz der Religionskritik, folgenden kategorischen Imperativ aufgestellt, also mit Hinweis oder mit Anlehnung an Kants kategorischen Imperativ, nennt Marx diese Norm oder diese Forderung, die er hier stellt, ebenfalls einen kategorischen Imperativ. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Verhältnisse, die man nicht besser schildern kann als durch den Ausruf eines Franzosen bei einer projektierten Hundesteuer: Created Arme with free Hunde, version for man will euch non-commercial wie use. Menschen behandeln. Also hier der vermeintlich kategorische Imperativ von Marx, der ja darauf geht, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes, verächtliches Wesen ist. Und nun, über 100 Jahre später, nach dem Holocaust, formuliert Adorno in seiner negativen Dialektik 1966 den wahrscheinlich auch relativ bekannten neuen kategorischen Imperativ. Hitler hat den Menschen imstande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Man kann vorab jetzt ja schon sehen, dass im Jahr 1966, nach dem Holocaust, der Adorno sich auf ein sehr konkretes Ereignis bezieht und auf ein sehr konkretes Massenverbrechen bezieht, nämlich den Holocaust. Und dass hier Created eine with free Verschiebung version for stattfindet non-commercial in use. doppelter Hinsicht. Das eine ist, dass es hier keineswegs mehr bloß um Verlassenheit, Verächtlichkeit und Geknechtetheit des Menschen geht. Nicht, dass es Adorno nicht auch um die Kritik an diesen Phänomenen geht, aber es geht hier um ein ganz spezifisches Massenverbrechen, der Versuch der totalen Vernichtung der Jüdinnen und Juden. Und es geht um den Versuch, dass sich das, oder es geht um die Frage, ob sich das wiederholen kann oder dass es sich nicht wiederholen soll. Das heißt, wir haben ja eine Akzentverlagerung von Ausbeutung und Unterdrückung zu einem noch wesentlich extremeren Phänomen, nämlich dem Versuch der totalen Auslöschung der Juden im Holocaust und der Möglichkeit der Wiederholung, die eben verhindert werden soll. Und diese Akzentverschiebung ist also eine, die eine Zuspitzung und eine Radikalisierung regressiver Phänomene innerhalb der modernen Created with Gesellschaft, der free modernen version for bürgerlichen non-commercial Gesellschaft use. thematisiert. Und man könnte es vielleicht mal zugespitzt sagen, so sagen, dass dieser kategorische Imperativ von Adorno wahrnimmt, dass es etwas Schlimmeres geben kann als den Kapitalismus. Nämlich eine zwar im Kapitalismus entstandene, aber nicht mit ihm identische, aus kapitalistischer Sicht vollkommen irrationale Vernichtung von Menschen, die in ein bestimmtes Feindbild darstellen. Also die Akzentverschiebung ist eine von einer, sagen wir mal, noch weitgehend, zumindest ökonomisch rationalen, aber die Menschen entfremdenden und ausbeutenden Logik hin zu einer komplett irrationalen, zumindest nicht ökonomisch, geopolitisch oder militärisch mehr rational erfassbaren Vernichtungslogik. Das ist sozusagen diese Akzentverschiebung, die man hier findet, die eine wichtige Rolle spielt, dann Created auch with bei free der version for Frage, ja, wie non-commercial kann man use. überhaupt Revolution denken? Bei Marx geht es dann noch darum, die Menschen zu befreien von dieser Knechtung und Ausbeutung. Und bei Adorno geht es hier an dieser Stelle erstmal darum, das Äußerste, wie er es genannt hat, das Allerschlimmste, was schon geschehen ist, nicht noch einmal eintreten zu lassen. Das ist ein, vorsichtig gesagt, wesentlich bescheideneres Programm als das, was Marx 1844 formulierte. Ich komme dann nochmal auf diese Frage jetzt von dieser kleinen Einleitung zurück am Ende und werde jetzt erstmal mir Marx selber anschauen. Zunächst einmal möchte ich Marx' Revolutionstheorie die vor allen Dingen in seinen Frühschriften entfaltet wurde, stichwortartig präsentieren. Marx versucht ja in seiner Kritik der politischen Ökonomie und vor allen Dingen auch in den Werken, die diesem Spätwerk vorhergehen, versucht, könntest du das Mikro Created with vielleicht free version ausmachen? for Das wäre ganz non-commercial schön, use. weil jemand hat hier noch ein Mikro an, das immer noch Töne von sich gibt. Ja, genau. Also Marx wollte in der Kritik der politischen Ökonomie nicht bloß, jetzt habe ich das Mikro von Fabian an und höre mich selbst. So, wunderbar. Also Marx wollte in seiner Kritik der politischen Ökonomie nicht nur die kapitalistische Gesellschaft analysieren, sondern er wollte auch sozioökonomische Dynamiken identifizieren, die aus dieser Gesellschaft hinaus führen. Also die sogenannten Umwälzungsmomente der alten Gesellschaft, wie er das nennt. Das heißt, bestimmte Widersprüche und Konflikte, die mit den Grundstrukturen des Kapitalismus zu tun haben und die aber sozusagen bestimmte Interessen und Motive hervorbringen, die die Menschen dazu bringen, den Kapitalismus abzuschaffen oder zu transzendieren. Es gibt Created with neben free den version for non-commercial Umwälzungsmomenten use. der alten Gesellschaft noch die Bildungsmomente der neuen Gesellschaft, auf die komme ich dann auch noch mal ganz kurz in Punkt 3 zu sprechen, in Punkt 4 zu sprechen. Was sind also die Umwälzungsmomente der alten Gesellschaft? Und ich beziehe mich hier, wie ich schon sagte, vor allen Dingen auf das Frühwerk von Marx, also auf die Schriften so ab von 1843 bis 1851, in der er dieses revolutionstheoretische Modell, das ich hier herausarbeite, noch sehr, sehr stark macht. Während er dann so in seinem ökonomiekritischen Spätwerk ab 1857 Motive entwickelt, die diese revolutionstheoretischen Überlegungen eigentlich radikal kritisieren. Dennoch, und das macht das Ganze etwas kompliziert, finden sich auch im Spätwerk noch einige dieser Motive. Und es ist auch keineswegs so, dass Marx in seinem Spätwerk irgendwie offen gesagt hätte, dass er sich hier korrigieren würde oder dass er hier selbstkritisch sagen würde, naja, was ich da früher zu der Revolution Created geschrieben with habe, free das würde ich version for heute non-commercial use. differenzierter oder kritischer sehen. Das war nicht unbedingt Marx' Charaktereigenschaft. Dennoch lassen sich dann im Spätwerk, im zweiten Teil meines Vortrags präsentiert, eben Motive finden, die genau diese fünf Punkte, die ich präsentieren werde, mit seiner Kritik der politischen Ökonomie selber kritisieren. Also man kann es einfach kurz zusammenfassen. Es gibt eine positive Revolutionstheorie bei Marx, und es gibt eine Kritik an allen Momenten, die diese positive Revolutionstheorie ausmachen, ebenfalls bei Marx und vor allen Dingen dann im ökonomiekritischen Spätwerk ab 1857. Bei allen Kontinuitäten, die es da gibt, auf die ich auch kurz eingehen werde. Zunächst einmal kann man sagen, dass Marx 1843, 44 davon ausgeht, dass das Proletariat das revolutionäre Subjekt ist. Das Proletariat dient ihm als universelle Klasse und Created universelle with free Klasse version for non-commercial soll use. bedeuten, dass, wie er sagt, Zitat, das Proletariat universellen Charakter durch seine universellen Leiden besitzt. Dieser universelle Charakter des Proletariats hat also etwas damit zu tun, dass an ihm das Unrecht schlechthin und die Ausbeutung schlechthin verübt wird und das Proletariat sich nicht befreien kann, ohne alle Menschen von Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien. So mal kurz zusammengefasst, die Idee. Das heißt, Marx versucht, das ist ein genuin revolutionstheoretisches Motiv, das dann auch später im Marxismus und auch in anderen linken Strömungen zu finden sein wird. Er versucht, im sozialen Sein, in der sozialen Stellung einer bestimmten Gruppe, ein Motiv zu identifizieren, ein Interessenmotiv oder eine bestimmte Form von sozialer Lage zu identifizieren, die diese Gruppe dazu bringt, Herrschaft als solche und Ausbeutung als solche zu negieren. Das heißt, das Motiv des Universalismus, das Motiv der Geltung von Rechten und der Geltung von moralischen Prinzipien für eine jede und einen jeden ohne Ansehen der Herkunft der Person, des Geschlechts und so weiter, wie man sie in der bürgerlichen Aufklärung findet, soll aus dem Reich des Sollens und der bloßen Postulate in das soziale Sein selbst hinein projiziert werden. Das ist auch das zentrale Problem einer jeden Revolutionstheorie, die versucht, dann sozusagen die moralisch gesollten Prinzipien dann irgendwie als im Sein selber schon waltende Prozesse zu identifizieren und damit die Frage der freien Entscheidung der Subjekte im Grunde genommen auszuschalten. Also das Proletariat soll eine universelle Klasse sein, es soll sozusagen eine Art exterritoriale Klasse auch sein in der bürgerlichen Gesellschaft, also sozusagen zwar in der bürgerlichen Gesellschaft situiert, aber durch die Eigentumslosigkeit und durch diese universellen Leiden eigentlich schon über die bürgerliche Gesellschaft hinaus. Der zweite Punkt ist etwas komplizierter oder umfassender, auch den werde ich nur kurz thematisieren. Marx spricht in den Frühwerken, zum Beispiel im Elend der Philosophie, davon, dass es eine Bildung des Proletariats von der Klasse an sich zur Klasse für sich geben muss. Also zunächst einmal ist das Proletariat eine Klasse in dem Sinne, dass es eine bestimmte Stellung im Produktionsprozess hat, und zwar eine Stellung, die das Proletariat als Produktionsmittel eigentumslos begreift. Also auf der einen Seite stehen die Menschen, die nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft und auf der anderen Seite oder zu vermieten haben und auf der anderen Seite stehen die Kapitalisten, die die Produktionsmittel besitzen und Eigentümer derselben sind. Das ist das zentrale kapitalistische Produktionsverhältnis. Und nun ist aber diese soziale Lage für die Arbeiterinnen und Arbeiter natürlich erstmal nur eine identische sozusagen soziale Lage, aber noch keine gemeinsame Erfahrung und noch keine gemeinsame Praxis. Also ganz einfach, ja, wir haben zwar dann als Proletarier alle keine Produktionsmittel, aber mehr haben wir auch nicht gemeinsam. Das nennt Marx die Klasse an sich, also das ist sozusagen der objektive sozioökonomische Merkmalskomplex. Und das ist jetzt die zentrale Frage für die Revolutionstheorie von Marx, wie wird aus dieser Klasse an sich eine Klasse für sich, also eine selbstbewusste Klasse, die diese bloße soziale Stellung in ein Selbstbewusstsein und zwar in ein revolutionäres Selbstbewusstsein umwandelt. Und das ist dann auch sozusagen das zentrale Problem dieser ganzen marxistischen, auch später marxistischen Revolutionstheorien, bei Georg Lukács zum Beispiel, auch bei den berühmten Marxisten des 20. Jahrhunderts. Wie kommen wir sozusagen von dieser Situation der sozialen Position hin zu einem revolutionären Selbstbewusstsein? Und ganz grob zusammengefasst lässt sich das für Marx in drei Tendenzen festmachen: Verelendung, Homogenisierung und Entzauberung. Der frühe Marx, man muss sich dessen klar sein, übernimmt einfach noch sehr stark die ökonomischen Theorien seiner Zeit, also von den bürgerlichen politischen Ökonomen, und hat im Jahr 1847 folgende noch keine eigene Kritik der politischen Ökonomie. Es gibt Anhaltspunkte und Ansatzpunkte, es gibt viele Projekte und programmatische Äußerungen, aber die Realisierung dieses Programms, die beginnt erst so ab 1857. Das heißt, die ökonomischen Aussagen von Marx zu dieser Zeit sind noch gar nicht seine wirklich ökonomiekritischen, würde ich sagen. Deswegen muss man auch vieles, was er da in diesen Frühschriften sagt, erstmal unter Vorbehalt lesen. Wie sieht er diese Entwicklung nun? Das Stichwort Verelendung, darunter lassen sich zwei Tendenzen subsumieren. Die erste Tendenz sagt, da unterstellt Marx, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter das absolute Existenzminimum des Lohns zwar unterschreiten können, aber niemals überschreiten können. Das ist eine zu der Zeit sehr gängige, bei Ferdinand Lassalle, den großen Sozialdemokraten zum Beispiel, auch gängige demografische Lohntheorie, die zum Beispiel sagt, ja, also wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter mal einen höheren Lohn kriegen, dann würden die sich sehr schnell vermehren. Dadurch würde das Angebot der Arbeitskräfte wieder steigen und dann würde der Lohn dadurch wieder sinken und das würde sich immer so austarieren. Lassalle nennt das eher ein Lohngesetz. Marx bezieht sich zwar nicht so direkt darauf, aber indirekt unterstellt er im Frühwerk, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter höchstens zur Behauptung ihres Minimallohns kämpfen können und zwar gewerkschaftlich kämpfen müssen, aber dieser Lohn sozusagen das Existenzminimum nicht überschreiten kann. Also so eine Art Existenzminimum-Theorie des Lohns gibt es. Created with free version for Dieser non-commercial Kampf bedeutet also zunächst einmal, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter sich zusammenschließen in betrieblichen, dann branchenmäßigen, dann lokalen und dann nationalen Koalitionen, Gewerkschaften, Parteien und so weiter. Und das sozusagen angestoßen wird durch das Bedürfnis der Behauptung des Arbeitslohns. Das wird aber dann durch die rücksichtslosen Verwertungsinteressen des Kapitals, durch die innerbetriebliche Konzentration der Arbeitskräfte, durch die industriellen Kommunikationsmittel, die sozusagen eine Vernetzung der Telegraph zum Beispiel, eine Vernetzung der jeweiligen Akteure ermöglicht, erweitert und dann sozusagen zu politischen Forderungen der Revolution. Also aus dem ökonomischen Kampf um das nackte Überleben wird dann sozusagen schrittweise ein Kampf um die politische Macht. Die Verelendung ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass sie eigentlich nicht nur sozusagen gegen die Unterschreitung des Minimallohns angehen soll, sondern dass eigentlich für den frühen Marx eine absolute und relative Verelendungstendenz zu erkennen ist. Ich zitiere mal aus seinem Dokument, aus einem kurzen Text, Arbeitslohn. Das ist Marx Engels Werke 6, Seite 544. Ich zitiere, im Laufe der Entwicklung fällt also der Arbeitslohn doppelt. Erstens relativ im Verhältnis zur Entwicklung des allgemeinen Reichtums. Also der Reichtum steigt an und im Vergleich dazu fällt der Lohn. Zweitens absolut, indem die Quantität Waren, die der Arbeiter im Austausch erhält, immer geringer wird. Also das ist sozusagen dann der Verlust der Kaufkraft. Diese beiden Tendenzen, relative und absolute Verelendung, sind für Marx zu dieser Zeit noch ein ehernes Gesetz. Diese Verelendung soll dann das Proletariat dazu motivieren, also sozusagen eine Entmenschung oder Vertierung auch, wie Marx manchmal sagt, des Proletariats hervorbringen und das Proletariat dazu motivieren, aus reinem Eigeninteresse heraus sozusagen diese Revolution zu machen. Der zweite Punkt ist die Homogenisierung. Marx hat noch im Manifest der Kommunistischen Partei zum Beispiel die Idee, dass die Gesellschaft sich immer stärker homogenisiert in eigentumslose Proletarier auf der einen Seite und die wenigen Kapitalisten auf der anderen Seite. Das ist eine zweite Tendenz, also Homogenisierung der Lebenslagen, die sozusagen dazu führt, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter gemeinsame Interessen erkennen. Und der dritte Punkt ist die Entzauberung, wie ich es mal nenne, mit Max Weber, auch wenn der ein bisschen was anderes damit noch gemeint hat, nämlich die These des frühen Marx aus dem Manifest und aus der deutschen Ideologie, dass beispielsweise, wie gesagt, die Arbeiter gezwungen sind, Zitat, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Also die bürgerlichen Ideale und Ideologien, die verdampfen unter dem nackten Interesse, unter dem Schwergewicht des nackten Interesses und die Arbeiterinnen und Arbeiter erkennen, dass hier die Ausbeutung sozusagen ihrer Arbeitskraft das zentrale Motiv des Kapitals ist. Und das andere Motiv ist, nochmal ein Zitat aus der deutschen Ideologie, die Gesetze, die Moral, die Religion werden als bloße bürgerliche Vorurteile betrachtet, hinter denen sich ebenso viele bürgerliche Interessen verstecken. Also die Idee des frühen Marx und auch von Engels ist, dass durch die Abschaffung des Feudalismus und dieser ganzen religiösen, romantischen Formen Verherrlichung von sozialer Ungleichheit und von ständischen Ordnungen, dass dadurch das nackte Interesse auch klar zutage tritt und die Ausbeutung klar zutage tritt. Und damit sind dann auch die Arbeiter motiviert, die Revolution zu machen und durchschauen auch die Mechanismen der Verhältnisse. Der dritte Punkt ist die spekulative Dialektik der Revolution, die im Grunde genommen an den zweiten anschließt. Der besteht eigentlich darin, dass die bürgerliche Gesellschaft mit ihrer Entwicklung, also mit ihrer Fortentwicklung, wie Marx Manifest sagt und Engels im Manifest sagen, ihren eigenen Totengräber erzeugt. Nämlich das Proletariat als sich notwendig selbst negierende negative Seite des Privateigentums. Die Eigentumslosen, die negieren ihre Eigentumslosigkeit und dann kommen wir zum Kommunismus, Sozialismus. Die Grundidee dieser spekulativen Dialektik der Revolution ist der Versuch, den ich gerade schon erwähnt habe, nämlich moralische Forderungen und universalistische Orientierungen der Abschaffung von Privilegien und von Herrschaft in das soziale, ökonomische Sein selbst hinein zu projizieren und dann wiederum als in diesem Selbst fundiert zu behaupten und damit die Revolution als im Grunde genommen durch die materiellen Prozesse und Entwicklungsdynamiken der bürgerlichen Gesellschaft abgesichert zu betrachten. Ein Zitat von Marx und Engels aus der Heiligen Familie oder Kritik der kritischen Kritik, 1844. Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein. Na, hier wird dieses Motiv der materiellen Not und der materiellen Zwänge, der Notwendigkeit der Revolution als Ausdruck einer Art Verelendungs- und Entmenschungstendenz, die dann sozusagen aus dem nackten Interesse heraus das Prinzip der Emanzipation hervorbringt und die Motivation dazu ziemlich deutlich. Das ist dann noch sehr stark verbunden, bei Marx allerdings auch immer wieder mit gegenteiligen Aussagen, vor allen Dingen dann im Marxismus und im Marxismus-Leninismus zu finden, mit einer ja geradezu mechanistischen Vorstellung von Geschichtsgesetzen, die sozusagen eine Fortschrittsdynamik anschlagen und anstoßen. Bei Josef Dietzgen, einem sehr populären sozialdemokratischen Denker des 19. Jahrhunderts, sieht es dann sogar so aus, dass die Revolution sozusagen aus den gleichen Dynamiken heraus erwächst, wie die Mechanik der Sterne und so weiter. Andere Vertreter wie Karl Kautsky, einer der Vordenker der sozialdemokratischen Zweiten Internationale, sind nicht ganz so plump in der Argumentation, glauben aber auch, dass durch die ökonomische Dynamik die politische Revolution mit Naturnotwendigkeit eintreten muss. Das heißt, diese Grundidee der Geschichtsphilosophie ist diejenige, dass die Menschen eigentlich nicht frei selber agieren und auch nicht sozusagen aus freien Stücken und freier Reflexion heraus sich entscheiden, die Revolution zu machen. Dass es sozusagen eine unkontrollierte Dynamik ist, die die Menschen überrollt, dass aber genau diese unkontrollierte Dynamik dann aus dem Schlechten Gutes macht und eben aus dieser Heteronomie, aus dieser Fremdbestimmung dann letztlich die Emanzipation und Versittlichung erfordert. Das ist ein urbürgerlicher Gedanke, der auftaucht bei Adam Smith mit der Invisible Hand des Marktes, ja, die aus dem Egoismus das Gemeinwohl macht, bei Kant der Naturabsicht, die, weil der Wille der Menschen zu schwach sei, die moralischen Prinzipien zu realisieren, das, was der Mensch nicht selber vermag, durch sozusagen Kriege, Krisen und Bedürfnisse hindurch sozusagen erzeugt, also hinter dem Rücken der Menschen. Und das ist die List der Vernunft von Hegel, die sozusagen durch Verbrechen und Blut und was auch immer und Kriege hindurch dann hinter dem Rücken der Menschen und durch ihre bösen Absichten hindurch das Gute schafft und die versittlichte Welt. Also dieser Versuch, eine nicht kontrollierte Dynamik, die eigentlich vertan ist, so zu interpretieren, dass doch letztlich das Gute dabei rauskommt, die Emanzipation, die Solidarität und oder was auch immer jeweils da angedacht wird, ist ein Grundgedanke der Geschichtsphilosophie. Und Marx steckt hier knietief in dieser bürgerlichen, deterministischen Geschichtsphilosophie, wenn er auch, wie gesagt, schon im Frühwerk immer wieder auch kritische Aussagen hat, die eigentlich damit gar nicht vereinbar sind. Ich komme auf den vierten Punkt, das Causa-Sui-Konzept der Produktivkräfte. Da habe ich ja eine Folie. Das ist sehr populär geworden im dann dogmatisierten historischen Materialismus. Das geht nämlich davon aus, dass die Produktivkräfte, also die Arbeitsmittel, die Arbeitsgegenstände und die Arbeitskraft. Auf der anderen Seite stehen die Produktionsverhältnisse, also vor allen Dingen die Eigentumsverhältnisse. Dass die Produktivkräfte eine Kontinuität in der Abfolge der sozialen Formationen, der Gesellschaftsformationen stiften und eine Art autonomer motorhistorischer Dynamik sind. Deswegen causa sui, also sie sind Ursache ihrer selbst, wenn man so will. Also sie sind nicht durch eine andere Dynamik wiederum in ihrer Dynamik bedingt, sondern sie sind der Grund aller historischen Dynamik. Das ist der eine Punkt, den Marx stark macht. Also es ist eine technizistische Geschichtsphilosophie. Und der andere Punkt ist derjenige, dass er sagt, dass die jeweiligen Eigentumsverhältnisse, die Produktionsverhältnisse durch diese technische Dynamik inhaltlich bestimmt sind. Also eine bestimmte Form der Produktivkräfte, die erzwingt eine bestimmte Form der Produktionsverhältnisse bzw. Eigentumsverhältnisse. Sehr klar und simpel formuliert das Marx hier in dem ersten Zitat aus dem Elend der Philosophie. Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten. Wir werden später sehen, dass Marx dann im Spätwerk das genau umdreht. Eine Gesellschaft mit Feudalherren ergibt die Handmühle. Er sagt das zwar nicht so, aber das ist die Logik, die Konsequenz. Und eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten ergibt die Dampfmühle. Aber gut, so, er sieht es erstmal so. Und ein zweites Zitat, das Marx hier im Brief an Annenkow formuliert: Mit der Erwerbung neuer Produktivkräfte verändern die Menschen ihre Produktionsweise. Und mit der Veränderung der Produktionsweise, der Art, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, verändern sie alle ihre gesellschaftlichen Verhältnisse. Also erst kommt eine technische Entwicklung und dann folgt auf die technische Entwicklung die Entwicklung der Produktionsverhältnisse. Viele glauben, dass das historischer Materialismus sei, und so wurde das dann auch verstanden. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Also man hat sozusagen eine durchgehende Dynamik der Geschichte. Das ist das Anwachsen der Produktivkräfte. Und man hat die Idee, dass als Reaktion auf das Anwachsen der Produktivkräfte die Eigentumsverhältnisse und die politischen Verhältnisse sich umwälzen. Created with free version for non-commercial use. Ich sehe, das ist auch gar nicht Punkt 3, sondern Punkt 4, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ein letzter Punkt, den erwähne ich nur kurz. Da geht es darum, dass Marx dann sagt, dass es sozusagen weltweit diese Entwicklung eigentlich geben muss. Das heißt, es müssen eigentlich erst alle Länder diese kapitalistische Phase durchmachen, damit dann auch die Produktivkräfte dann so weit entfaltet sind, dass der Sozialismus notwendig wird. Was eben zum Beispiel dazu führt, in frühen Schriften Anfang der 1850er Jahre über die Indienfrage, über die Kolonialfrage zu sagen, das sei zwar ziemlich schlimm, was da die Engländer in Indien machen mit dem Kolonialismus, aber sie würden dadurch die industrielle Basis einer bürgerlichen Entwicklung schaffen, und insofern sei das sozusagen eine Art transitorische Notwendigkeit der Kolonialismus. So viel zu dem ganz einfachen Modell, was ich jetzt hier aus vielfältigen Schriften von Marx gemacht habe. Es gibt auch noch ganz andere Motive, die bei der Revolutionstheorie in den Frühwerken eine Rolle spielen. Die verändern sich auch immer sehr stark. Wer das mal nachlesen will, kann das in dem Buch von Gerhard Kluchert, Geschichtsschreibung und Revolution, machen, von 1985. Da gibt es eine sehr schöne Analyse dieser verschiedenen Phasen von revolutionstheoretischen Überlegungen im Werk von Marx. Ich komme jetzt auf den zweiten Punkt, nämlich Marx' Kritik der Revolutionstheorie. Und die mache ich vor allen Dingen am Spätwerk fest. Also da, wo Marx wirklich beginnt, also jetzt mal ganz, also das ist zwar ein bisschen polemisch zugespitzt, aber es ist auch nicht falsch. Oder es ist sogar wahr. Im Frühwerk spricht Marx immer davon, es gibt nur eine Wissenschaft, und das ist die Wissenschaft von der Geschichte. Und wir müssen alles geschichtlich betrachten und die Geschichte. Aber das Studium der Geschichte hat er da noch gar nicht gemacht, sondern da, wo Marx dann wirklich beginnt, die Geschichte der politischen Ökonomie, der sozialen Verhältnisse verschiedenster Gesellschaften und so weiter zu analysieren in der Bibliothek in London, nämlich ab 1851, da verändert sich dann auch Marx' Blick auf diese geschichtsphilosophischen Motive, und zwar in verschiedenster Hinsicht. Vor allen Dingen dann ab 1857, wo Marx dann beginnt, eine eigenständige Kritik der politischen Ökonomie mit eigenen Kategorien zu entwickeln, die sich radikal gegen die bürgerliche politische Ökonomie wenden. Das erste zentrale Motiv, was wir finden, ist eine Verabschiedung der absoluten Verelendungstheorie. Das ist übrigens relativ wichtig, weil ja ganz viele Leute, die Marx nie gelesen haben, aber meinen, über Marx urteilen zu können, ja immer behaupten, ja, Marx hat doch die Verelendung des Proletariats vorher gesagt. Das Proletariat ist in vielen Ländern nicht verelendet, also ist Marx widerlegt. Und dazu müsste man dann tatsächlich auch mal in das reife ökonomische Spätwerk reinschauen. Und dort findet sich eine sehr differenzierte Form von Verelendungstheorie, die mit dem Gedanken einer absoluten Verelendungstheorie aus dem Frühwerk aber nichts mehr zu tun hat. Marx benutzt den Begriff der Verelendung oder sinngemäß, manchmal auch nur und nicht wörtlich, in drei Bedeutungen. Einerseits im Sinne der absoluten Verelendung als Verringerung der Kaufkraft, wie wir es im Frühwerk hatten. Dann im Sinne einer relativen Verelendung, er benutzt den Begriff nie meines Wissens, aber sinngemäß, im Sinne der Steigerung des Reichtums und des Sinkens des Anteils an diesem Reichtum, also relativ dazu, ja, ohne dass die Kaufkraft sinkt, relative Verelendung. Und er hat dann auch noch einen Verelendungsbegriff, der die Arbeitsverhältnisse innerhalb der Betriebe bezeichnet, also einen produktionszentrierten Verelendungsbegriff. Also das heißt Steigerung von Arbeitsintensität und was auch immer, die damit verbunden sind. Und eigentlich sogar noch einen vierten Verelendungsbegriff, der sich gar nicht auf die Arbeiterklasse bezieht, die tatsächlich auch in Lohn und Brot steht, sondern auf die Arbeitslosen, auf das Arbeitslosenheer bezieht. Von denen sagt er, dass sie tatsächlich auch verelenden. Also diese vier Begriffe, ich will sozusagen von den vier Begriffen nur zwei mir anschauen, nämlich die absolute Verelendungstheorie und die relative. Zunächst einmal verabschiedet Marx die These, dass das physische Existenzminimum nur noch, also dass das physische Existenzminimum die absolute Obergrenze des Lohns sei. Jetzt gilt sie nur noch als untere Grenze eines durch das kulturelle Niveau einer Nationalökonomie mitbestimmten und durch Arbeitskämpfe zwischen Gewerkschaften und Kapitalisten ausgehandelten Werts der Arbeitskraft. Also es gibt ein gewisses Niveau, das durch die Produktivität einer Gesellschaft bestimmt ist, des Lohns. Und es gibt dann noch das historisch-moralische Element, wie Marx das nennt, der Lohnhöhe, das bestimmt ist auf dieser Basis der Produktivitätsentwicklung durch erfolgreiche Klassen. Das heißt dann auch, dass das Schwanken der Lohnhöhe nicht mehr eine abhängige Variable der Masse der Arbeiterbevölkerung ist, sondern etwas mit Klassenkämpfen und Produktivitätsentwicklung zu tun hat. Eine zunehmende Teilhabe der Arbeiterklasse am gesellschaftlichen Reichtum ist damit theoretisch nicht mehr ausgeschlossen. Die sogenannte relative Verelendung, wie gesagt, Marx benutzt diesen Term nicht, das heißt das Auseinanderdriften der wertmäßigen Relation zwischen Lohnarbeit und Kapital, dieses Auseinanderdriften, das in einem ständigen durch Produktivitätsfortschritte bedingten Sinken des Werts der Arbeitskraft begründet ist, stellt eine vom Reallohn oder von der Kaufkraft vollständig unabhängige Tendenz dar. Also Marx zeigt im Kapital anhand der sogenannten relativen Mehrwertproduktion, dass der Mehrwert steigen kann und der Profit, den der Kapitalist dann letztlich daraus zieht, ohne dass die Arbeiter verelenden. Und zwar dadurch, dass durch Produktivitätsentwicklung die Produktivität zum Beispiel in den lebensmittelproduzierenden Industrien steigt. Dadurch sinkt der Wert der jeweiligen Waren und auch der Preis der jeweiligen Waren. Und das heißt, dadurch kann sozusagen sogar bei einem geringeren Nominallohn ein gleich großer Reallohn gezahlt werden. Und es kann sogar so sein, dass sich der Reallohn, dass der Reallohn ansteigt, obwohl der Anteil am Gesamtprodukt, am Gesamtwert sinkt. Also ich zitiere nochmal Marx selbst. Der Wert des Arbeitslohns ist zu schätzen nicht nach der Quantität Lebensmittel, die der Arbeiter erhält, also nach der realen Kaufkraft, sondern nach der Quantität Arbeit, die diese Lebensmittel kosten. Nach dem proportionellen Anteil, den der Arbeiter vom Gesamtprodukt oder vom Gesamtwert dieses Produkts erhält. Und jetzt nochmal ganz deutlich, Marx. Es ist möglich, dass in Gebrauchswerten geschätzt sein Arbeitslohn steigt und doch dem Wert nachfällt und umgekehrt. Also es kann sein, dass die Kaufkraft ansteigt und trotzdem der Anteil des Lohns am Gesellschaft, am Gesamtprodukt des jeweiligen Betriebes sinkt. Das heißt, diese relative Verelendung, das heißt sozusagen, der Wert steigt insgesamt, die Wertmasse steigt und der Anteil des Lohns daran sinkt in dem jeweiligen Betrieb, ist aber empirisch gar nicht durchschaubar. Also das heißt, wenn es dem Arbeiter sogar noch besser geht und er sich sogar mehr kaufen kann, dann ist zunächst einmal dieses Auseinanderdriften zwischen der Mehrwertentwicklung und der Lohnhöhe ihm völlig schnuppe und kann ihn auch nicht zu irgendwelchen revolutionären Praktiken motivieren. Das heißt, diese sogenannte relative Verelendung ist ein empirisch erstmal gar nicht unmittelbar durchschaubarer Prozess, der dann auch eben nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter zur Revolution motiviert. Also wenn die absolute Verelendung ausfällt oder wenn sie zumindest nicht eine wissenschaftlich belegbare Tendenz ist, und das ist sie nicht, und zwar nach Marx' eigenen ökonomiekritischen Kriterien, dann kann sie auch nicht zur Revolution motivieren. Erste Säule der frühen Revolutionstheorie ist damit gefallen. Der zweite Punkt ist, dass Marx im 8. Kapitel des ersten Bandes des Kapitals, wenn er tatsächlich den Klassenkampf systematisch ableitet aus den ökonomischen Bestimmungen der bürgerlichen Gesellschaft, an keiner Stelle zeigen kann, dass dieser Klassenkampf eine notwendige revolutionäre Tendenz hat. Was Marx zeigt, ist, dass der Klassenkampf aus der wertmäßigen Unbestimmtheit der Länge des Arbeitstages resultiert, aus einem systematischen Interessengegensatz von Lohnarbeiter und Kapitalist. Der eine möchte, dass seine Ware wieder auf dem Arbeitsmarkt, nach dieser Verleihzeit, er wieder diese Arbeitskraft auf dem Markt verleihen kann, der Arbeiter. Und auf der anderen Seite, der Kapitalist möchte den Arbeiter so lange arbeiten lassen, wie es nur geht. Und dieser Interessengegensatz, der ist nicht durch die Wertbestimmung der wahren Arbeitskraft irgendwie sozusagen. Also dieser Interessengegensatz ist dadurch nicht zu schlichten, weil der Wert der wahren Arbeitskraft ist bestimmt durch die Arbeitszeit, die nötig ist, um die Lebensmittel herzustellen, die zur Reproduktion dieser Arbeitskraft nötig sind. Und die Länge des jeweiligen Arbeitstages ist dadurch nicht vorherbestimmt. Und diese Unbestimmtheit der Länge des Arbeitstages bringt dann den Klassenkampf hervor. Und dieser Klassenkampf ist erstmal nichts anderes als ein kapitalismusimmanenter Interessengegensatz. Und zwar zwischen zwei Eigentümerkategorien. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sind zwar eigentumslos an Produktionsmitteln, aber sie sind Eigentümerinnen und Eigentümer ihrer Arbeitskraft. Und das ist keine bloße Ideologie, denn das ist der Unterschied zwischen Lohnarbeit und purer Sklaverei oder Leibeigenschaft. Wenn ich Eigentümerin und Eigentümer meiner Arbeitskraft bin, dann darf ich nicht versklavt werden. Ich bin zwar strukturell gezwungen, meine Arbeitskraft zu vermieten, aber niemand darf mich zur Arbeit verhaften oder mich gewaltsam dorthin schleifen. Das heißt, das Proletariat ist auch nicht mehr diese exterritoriale Klasse, die Marx vorschwebt in den Frühschriften, sondern das Klasseninteresse des Proletariats besteht erstmal darin, möglichst hohen Lohn zu kriegen, möglichst sicheren Lohn zu kriegen und möglichst gute Arbeitsbedingungen zu haben. Und diese unmittelbaren Klasseninteressen, diese ökonomischen, sind alle abhängig von einer gelingenden kapitalistischen Akkumulation. Ulrich Enderwitz hat das mal sehr schön die Wertbildungsrücksichtsperspektive des Proletariats genannt. Das heißt, das Proletariat, das kann nicht die Hand beißen, die es füttert, das kann nicht den Ast absägen, auf dem es sitzt. Und deswegen hat das Proletariat ein Interesse daran, dass der Kapitalismus funktioniert und nicht daran, dass er aufgehoben wird. Zumindest ein unmittelbares Interesse. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass aus dem ökonomischen Klasseninteresse dass dann irgendwie ein revolutionäres Bewusstsein entstehen kann. Es ist aber nicht durch diese ökonomische Situierung der Arbeiterklasse im Produktionsprozess in irgendeiner Weise daraus ableitbar. Der dritte Punkt ist derjenige, dass Marx früher Gedanke der Entzauberung fällt, denn im ökonomiekritischen Spätwerk, vor allen Dingen da im Kapital, zeigt Marx systematisch ja nicht nur oder versucht nicht nur zu zeigen, wie die Mechanismen der kapitalistischen Gesellschaft funktionieren oder was wahre Geld und Kapital überhaupt sind, sondern er versucht auch immer zu erklären, wie auf dieser Grundlage eine systematische Verkennung des wahren Wesens dieser ökonomischen Verhältnisse hervorgebracht. Das, was dann später etwas missverständlich notwendig falsches Bewusstsein genannt wird, Marx nennt es objektive Gedankenform. Das heißt, bestimmte Wahrnehmungsformen der gesellschaftlichen Verhältnisse, die diese Verhältnisse, die von diesen Verhältnissen selbst hervorgebracht werden und die die Verkennung dieser Verhältnisse in ihrem wahren Wesen hervorbringen. Marx nennt das Fetischismus oder Mystifikation und geht sogar so weit, von einer Religion des Alltagslebens, von prosaisch reellen Mystifikationen und anderen Bezeichnungen zu sprechen. Das heißt, es gibt nicht eine Entzauberung und ein Durchschauen des Nackten, also dieser nackten Ausbeutung, sondern im Gegenteil. Die Ausbeutung in der bürgerlichen Gesellschaft verschwindet also verschwindet zunächst einmal auf der Wahrnehmungsebene und erscheint als gerechter Tausch. Das kann ich hier nur ganz kurz darstellen, wie Marx das begründet. Also im Feudalismus, um jetzt mal ein ganz grobes Beispiel zu nehmen, da haben wir eine klare ein klares Ausbeutungsverhältnis von Grundherr und Leibeigenem. Ich nenne nur mal dieses Beispiel. Durch Arbeitsprodukt oder Geldrente die sind empirisch als Abgabe ohne Äquivalent erkennbar. Das heißt, ich nehme mal die Arbeitsrente, dann wird der Leibeigene gezwungen, auf dem Feld des Herrn 3 Tage zu arbeiten, die Fronarbeit. Oder Produktrente, er muss einen Teil seines von ihm auf dem Feld erwirtschafteten Weizens abgeben. Das sind solche Beispiele. Und das ist zumindest erstmal klar erkennbar, da wird kein Gegenwert gezahlt. Zweitens, die Leibeigenschaft ist als persönliche Unfreiheit und Abhängigkeit der unmittelbaren Produzenten auch so klar gesetzt und erfahrbar. Das heißt, die Leibeigenschaft ist eine unmittelbar Gewalt- und normvermittelte Form der Klassenherrschaft. Ja, also wenn der Bauer wegläuft, dann darf der Grundherr ihn mit Gewalt auf die Scholle zurückholen. Ja, also das ist ein unmittelbar gewaltvermitteltes und nicht vertragsvermitteltes Austauschverhältnis oder Ausbeutungsverhältnis. Und drittens, die Ausbeutung ist unmittelbarer Gehalt der sie legitimierenden Ideologien. Das heißt, dass der eine Stand privilegiert ist und der andere unterprivilegiert ist, wie man so schön sagt, das ist auch genau offensiv Inhalt dieser Ideologien als gottgewollte Ordnung der Ungleichheit. Im Kapitalismus sieht es nun aber ganz anders aus, und ich habe hier schon ein schönes Zitat von Horkheimer und Adorno, nämlich die Tatsache, dass der Kapitalismus Verkleidung der Herrschaft in Produktion ist. Und Marx nennt diesen Zusammenhang die Lohnmystifikation. Ich muss mal ganz kurz hier meinen Vorhang zumachen, weil ich sonst nichts mehr sehe. So, das heißt, die Ausbeutung, das Ausbeutungsverhältnis existiert zwar immer noch im Kapitalismus, so Marx, aber es ist durch den objektiven Schein der Lohnform nicht mehr erkennbar. Denn der Arbeitstag zerfällt nicht mehr empirisch in einen notwendigen und einen Mehrarbeitstag. Also der notwendige Arbeitstag ist der Arbeitstag, an dem der Arbeiter, der Bauer die Arbeit für sich selbst, also für seine materielle Reproduktion leistet. Und der Mehrarbeitstag ist dessen Produkte vom Grundherrn, vom Kapitalisten unentgeltlich angeeignet werden, die Grundlage für den Profit sind beim Kapitalisten. Während das bei der Fronarbeit noch klar erkennbar ist, also ein paar Tage arbeitet der Bauer oder die Bäuerin auf ihrem Teil des Feldes und das, was da hervorgebracht wird, wird dann auch konsumiert und den Rest der Zeit dann auf dem Feld des Herrn oder gibt einen Teil des Produkts ab, ist auch klar erkennbar. Der Zehnte, der Dritte, das kennt man ja. Die Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter im Kapitalismus produzieren aber keine Gegenstände, die sie dann abliefern an den Kapitalisten, sondern die kommen überhaupt erst mit Produktionsmitteln in Berührung, nachdem sie ihre Arbeitskraft verkauft haben. Das heißt, der Arbeitstag ist nicht mehr erkennbar in einen notwendigen und einen Mehrarbeitstag getrennt. Zweitens ist die Abhängigkeit der unmittelbaren Produzenten, also der Zwang zum Verkauf der Arbeitskraft und dem sich ausbeuten lassen, ein struktureller Zwang, der hinter der Form des freiwilligen Vertrages verborgen ist. Das heißt, ich muss mich selber morgens motivieren, zur Arbeit zu gehen und ich muss das eigenmotiviert dann tun, auch wenn dahinter steckt der Zwang, ich muss meine Arbeitskraft verkaufen, weil ich keine Produktionsmittel habe und auch sonst keine Geldreichtümer habe. Aber ich muss selber mich zum Arbeitsmarkt sozusagen bewegen. Das heißt, dieser Zwang ist nicht mehr ein gewaltförmiger Zwang, unmittelbarer Zwang von Menschen gegenüber Menschen, sondern ein struktureller Zwang, der in der nicht, im Nicht-Eigentum an Produktionsmitteln besteht. Und ich muss sozusagen in einem Arbeitsvertrag, der als freiwilliges Vertragsverhältnis verstanden wird, ich bin sozusagen gezwungen, freiwillig meine Arbeitskraft zu verkaufen. Diese Zwänge und die Ausbeutung sind dann auch nicht mehr direktes Thema der Legitimationsideologien oder gar des staatlichen Rechts. Also das staatliche Recht sagt zum Beispiel, Eigentum ist gesichert, aber nicht das Eigentum der Produktionsmittelbesitzer ist gesichert und die anderen sind davon ausgeschlossen, jemals Produktionsmitteleigentümer werden zu dürfen oder Ähnliches. Also das nicht mehr das Privileg, sondern das gleiche Recht ist die Form des bürgerlichen Rechts. Wenn dann also der Gedanke hervorgebracht wird, dass die gesamte Arbeits-, die gesamte Tagesarbeit bezahlt wird, ja, der sogenannte Arbeitslohn, dann kann es auch keine Ausbeutung mehr geben, denn dann hat ja der Arbeiter, die Arbeiterin haben ihren Anteil am Produkt erhalten und es kann also auch keine Ausbeutung geben und das heißt auch, dass sozusagen, weil der Arbeitstag nicht mehr getrennt ist, weil man die Ausbeutung als solche nicht mehr erkennen kann, erscheint es so, als ob die ganze Tagesarbeit bezahlt wird. Ja, auf dem Arbeitsvertrag steht, was weiß ich, 40-Stunden-Woche, 39,5-Stunden-Woche im Monat heißt 2000 Euro netto. Ja, und da ist nicht erkennbar mehr oder ist nicht erkennbar, dass das nicht der Gesamtwert ist, den die Arbeiterin der Arbeiter produziert hat. Wenn also das dann durch diesen Arbeitsvertrag so scheint, als sei die gesamte Tagesarbeit oder Monatsarbeit bezahlt worden, dann kann es auch keine Ausbeutung geben und der Profit des Kapitalisten muss anders erklärt werden. Und die Schlussfolgerung von Marx ist nun, auf diese Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und gerade sein Gegenteil zeigt, beruhen alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten, alle Mystifikationen der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen, alle apologetischen Flausen der Vulgärökonomie. Also die Schlussfolgerung ist ganz radikal. Das heißt erstmal, sowohl Arbeiter als auch Kapitalisten sind befangen in diesem systematisch durch die Form des Arbeitsvertrags hervorgebrachten Verkennungen des Ausbeutungsverhältnisses im Kapitalismus. Und darauf basieren dann solche Freiheits- und Gerechtigkeitsillusionen, wie er sagt, nämlich der Glaube, dass es nicht nur ein freier und gleicher Tausch ist auf dem Arbeitsmarkt, sondern dass tatsächlich das gesamte Verhältnis kein Ungleichheitsverhältnis ist und eben auch keine Ausbeutung im Produktionsprozess stattfindet. Der nächste Schritt ist dann noch die Zinsform und der Zinsfetisch, das werde ich hier nicht weiter erläutern, aber der Glaube, dass nur der Geldbesitzer der Ausbeuter sei und nicht der Kapitalist und dadurch eine Verschiebung der Wahrnehmung von Ausbeutungsverhältnissen auf eine bestimmte, wenn man heute würde man sagen, Finanzsphäre und eben eine Verkennung der tatsächlichen Ausbeutungsverhältnisse in der Produktion. Das heißt auch eine verkehrte Wahrnehmung dessen, wer da sozusagen eigentlich hinter der Ausbeutung steckt oder welche Mechanismen dahinter stecken, werden gleich mitgeliefert mit diesen Fetischismen und Mystifikationen. Und ganz wichtig für Marx' Ideologiekritik in seinem Spätwerk ist, das denken sich nicht irgendwelche Thinktanks aus, das ist nicht einfach irgendwie Manipulation, sondern das entsteht systematisch aus den Verhältnissen selbst. Wenn ich ganz positivistisch und naiv mir das angucke, was da passiert und so einen Arbeitsvertrag mir angucke, dann wird das nahegelegt, dass es sich hier nicht mehr um Ausbeutung handelt. Das heißt also auch, dass erstmal in dieser spontanen Wahrnehmung der Verhältnisse auch seitens der Arbeiterinnen und Arbeiter eine Wahrnehmung des Kapitalismus hervorgebracht wird, die den Kapitalismus als eigentlich gerechte Sache versteht, die nur von vielleicht nur von bösen Mächten und Plutokraten, wie es dann so später so schön heißt, die ihren Luxus und Machtgier, ihrer Luxus- und Machtgierfrönen verzehrt. Also das ist eigentlich eine gute Sache, aber irgendwelche bösen Machenschaften im Hintergrund, die führen vielleicht dazu, dass das Ganze nicht mehr so gut ist. Das führt uns eigentlich schon in den zweiten Teil, nämlich in den Teil, und da hat Marx dann, Marx Ideologiekritik auch Potenzial zu erklären, wie solche, wie es so schön genannt wird, verkürzten Kapitalismuskritiken oder wie Moshe Postone es genannt hat, fetischistischen Wahrnehmungen von Kapitalismus hervorgebracht werden, die dann zu solchen Formen führen, die dann nur noch die Finanzsphäre und nicht mehr die kapitalistische Produktion, nur noch das sogenannte raffende, aber nicht mehr das sogenannte schaffende Kapital kritisieren und dann später direkt dann in den Antisemitismus geendet. Also zusammengefasst, ich wollte hier nur sozusagen ein wichtiges Beispiel für Marx' Vorgehen in seiner Ideologiekritik liefern. Zusammengefasst, die Entzauberung findet gar nicht statt, sondern eigentlich eine verzauberte Welt haben wir vor uns. Und diese Verzauberung sind die prosaisch reellen Mystifikationen der Created with free kapitalistischen version for non-commercial Produktionssphäre, die sie use. selber hervorbringt und gegen die man durchaus, also die man durchaus durchschauen kann, aber das ist eben wissenschaftliche, begriffliche Arbeit und nicht die bloße Erfahrung, dass ich am Fließband stehe, führt dazu, dass ich durchschaue, was kapitalistische Ausbeutung ist. Das ist genau der Punkt, auf dem der späte Marx hier zu sprechen kommt. Und das heißt also auch, wenn die Mechanismen der Ausbeutung nicht mehr offen zutage liegen, dann können die Arbeiterinnen und Arbeiter auch nicht klar erkennen, welche Mechanismen und welche Maßnahmen denn zu ergreifen sind, um diese Gesellschaft zu verändern. Ne? Wir können vielleicht sogar auf die regressive Idee kommen, es reiche aus, ein paar Banker totzuschlagen, weil die doch so gierig sind, seien, statt die gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse zu ändern. Dann als vierter Punkt, und das ist dann auch der letzte, den ich nennen will bei Marx, die Abkehr vom Causa Sui-Konzept der Produktivkräfte und die Idee vom Primat der Created with free Produktionsverhältnisse. version for non-commercial use. Zunächst einmal ist sich der späte Marx klar darüber, dass die Möglichkeit und die Wirklichkeit der Mehrarbeit zu unterscheiden sind. Also die Tatsache, dass Menschen unter gewissen Bedingungen der Produktivität länger arbeiten können, als es zur Reproduktion ihres Körpers oder dann auch ihrer Familie oder generell ihrer Reproduktion notwendig ist. Die Tatsache, dass sie länger arbeiten können, ist ja eine pure Möglichkeit, die durch gewisse Bedingungen gegeben ist, die aber nicht automatisch realisiert wird, sondern es gibt nur zwei Mechanismen, die diese Möglichkeit zur Mehrarbeit realisiert. Das eine ist Zwang, manifester oder struktureller Zwang, oder freie Entscheidung. Ja, und in der Realität der bisherigen Geschichte, sagt Marx, ist die Mehrarbeit, also dasjenige, der Teil der Arbeit, der dann von einer jeweiligen herrschenden Klasse ausgebeutet und angeeignet wird, in der Regel erzwungen worden. In vorkapitalistischen Verhältnissen durch manifesten Zwang, Created im with free version Kapitalismus for durch non-commercial strukturellen Zwang. use. Das heißt, es ist nicht so, dass die Menschen automatisch ein Mehrprodukt produzieren. Der zweite Punkt ist, also zum Beispiel Hannah Arendt glaubt das, ja. Die glaubt sozusagen, Arbeit sei ein Naturprozess und Naturprozesse würden immer einen Überfluss produzieren und dadurch würde Arbeit immer einen Überfluss produzieren. Das ist genau diese Ideologie, allerdings nachdem Marx sie schon widerlegt hat, die Arendt in ihrem Werk Vita Activa reproduziert. Im Kapitalismus, und das ist nun die radikale Umkehrung der früheren These, dass sich erst die Produktivkräfte entwickeln und dann die Produktionsverhältnisse, im Kapitalismus diagnostiziert Marx eindeutig, dass die Entwicklung der Produktivkräfte, der Maschinerie, der großen Industrie Resultat der kapitalistischen Produktionsverhältnisse ist und nicht ihn vorhergeht. Also es ist nicht so, dass wir erst eine Industrialisierung haben und aus der entsteht dann der Kapitalismus. Weit gefehlt. Erst entsteht der Kapitalismus, der moderne Kapitalismus, und dann entsteht eine Created with free version for Industrialisierung. non-commercial use. Marx nennt diese Entwicklung eine von der formellen zur reellen Subsumption des Arbeitsprozesses unter das Kapital. Das heißt, das Kapital übernimmt zunächst einmal bestimmte vormoderne Formen des Arbeitsprozesses und nimmt sie dann in Dienst. Und die Konkurrenzdynamik der Kapitalisten untereinander, der Kapitale untereinander, die Tatsache, dass sie, um als Kapitale in der Konkurrenz fortbestehen zu können, zum Beispiel Produktivitätsfortschritte machen müssen, einen extra Profit hervorbringen müssen und dann die anderen nachziehen müssen also bei diesen Produktivitätsfortschritten. Das führt zu einer systematischen Entfaltung der technischen Basis der Produktion. Das führt dazu, dass in 300 Jahren Kapitalismus mehr Erfindungen und radikalerer historisch-technischer Wandel stattgefunden hat als in zehntausenden Jahren Menschheitsgeschichte. Diese Konkurrenzdynamik, die aus den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen resultiert, führt zur Entfaltung der kapitalistischen, der industriellen Created with Produktion. free version for non-commercial use. Und die modelliert sich dann sozusagen ihre technische Basis, und das nennt Marx die reelle Unterordnung dann des Arbeitsprozesses unter das Kapital als maschinenmäßige Produktion. Das bedeutet dann aber auch, wenn die Entwicklung der Produktivkräfte dem Kapitalismus nicht vorhergeht, kann sie auch nicht die Ursache für die Entstehung des Kapitalismus sein. Und das bedeutet auch, dass die Entwicklung der Produktivkräfte keine überhistorischen Bewegungsgesetze bedeuten und es lediglich formationsspezifische Gesetze für die jeweilige Gesellschaftsformation gibt, die aus den jeweiligen Eigentumsverhältnissen zu erklären sind. Das heißt, dieses Kontinuitätsmotiv fällt weg und die Idee, dass sozusagen die Technik die Basis der ökonomischen Basis sei, fällt ebenfalls weg. Und damit fällt auch dieser technizistische Gedanke mit, dass wir sozusagen so einen durchgehenden Motor der geschichtlichen Entwicklung haben und dann irgendwann unvermeidlich die Eigentumsverhältnisse, die politischen Verhältnisse darauf folgen werden, auf diesen Motor. Das bedeutet allerdings nicht, weil dieses Missverständnis immer schnell auftaucht, dass Marx jetzt irgendwie postmoderner Kulturrelativist geworden wäre, wenn er überhistorische Bewegungsgesetze der Geschichte leugnet. Also einerseits gibt es überhistorische Bedingungen der menschlichen Geschichtlichkeit, wie Leo Kofler das so schön genannt hat. Die Tatsache, dass der Mensch geschichtliches Wesen ist, ist erst einmal eine transhistorische Tatsache, dass der Mensch eben nicht instinktgeleitet ist, sondern, also wie Marx sagt, ein freies, bewusstes, bewusstätiges Wesen ist. Das hat Grundlagen, die eben nicht einfach in irgendeiner spezifischen Kultur aufgehen. Und natürlich ist auch die Notwendigkeit, sich mit der Natur auseinanderzusetzen und die Irreduzibilität des Naturstoffs und der Arbeit etwas Transhistorisches. Aber die Art und Weise, wie die Natur bearbeitet wird und vor allen Dingen die Dynamiken der technischen Entwicklung, die sind eben spezifisch für bestimmte Gesellschaftsformen. Und das bedeutet auch, dass wir hier ein ganz zentrales Motiv einer geschichtsphilosophischen Diagnose wegfallen sehen, die glaubt, dass sozusagen es so etwas gibt wie ein Gesetz der menschlichen Entwicklung von der Sklaverei über den Feudalismus zum Kapitalismus zum Sozialismus mit immer weiter steigenden Produktivkräften. Auch das fällt weg. Auch diese objektivistisch-technizistische Säule der Geschichtsphilosophie fällt weg. Und ein letzter Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, der ebenfalls wegfällt, ist Marx' Glaube daran, dass es eine eindimensionale, unilineare Entwicklungsdynamik in der Welt geben muss, die erstmal die ganze Welt kapitalistisch machen muss, um dann den Sozialismus zu ermöglichen. Er hat sich dann später sehr deutlich, also im Brief an Vera Sasulitsch von 1877 zum Beispiel, sehr deutlich darin geäußert, dass er im Kapital wo es um die ursprüngliche Akkumulation, um die Entstehung des Kapitalismus in England geht, dass er dort nur eine Dynamik beschrieben hätte, die für bestimmte europäische Verhältnisse gilt, aber nicht ein Schema sei, das auf die ganze Welt anwendbar sei. Und auf die Frage der russischen Kommunisten und Sozialisten, dieser Sozialistin Vera Sasulitsch, ob denn Russland erst einmal den Kapitalismus einführen muss, um dann reif für den Sozialismus zu sein, sagt Marx, nein, das ist nicht notwendigerweise der Fall. Wenn im Westen eine Revolution stattfindet, dann könnte in Russland sozusagen der Umweg über den Kapitalismus erspart bleiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Marx sagt hier nicht das, was Lenin und Stalin dann später gesagt haben. Ein Sozialismus in einem ökonomisch unterentwickelten Lande ist möglich. Er sagt, er kann eingeführt werden, wenn in den ökonomisch entwickelten Ländern und mit ihrer Unterstützung eine sozialistische Revolution stattfindet und dann die sozialistische Revolution in den weniger ökonomisch entwickelten Ländern unterstützt wird. Das führt dann auch zu einer Neueinschätzung der Indienfrage und des Kolonialismus. Und Marx sieht, dass keineswegs Kolonialismus bedeutet, dass dort so eine Art, dass sozusagen das englische Vorbild dann plötzlich in Indien realisiert wird und Indien dann zu einem industriellen Land gemacht wird und dort sozusagen die bürgerlichen Verhältnisse eingeführt werden. Bei aller Aversion, die Marx berechtigterweise gegen das Kastensystem hatte und bei aller Verteidigung der bürgerlichen Verhältnisse gegen dieses Kastensystem, ist eben klar geworden, dass das nicht einfach so eine eindeutige Entwicklung in den kolonisierten Ländern ist. Das heißt, auch die fünfte Säule, diese Idee einer sozusagen eines immer, jeder muss den gleichen Schritt machen, fällt ebenfalls weg. Damit lässt sich letztlich sagen, das, ich habe jetzt hier natürlich nur ein grobes Modell dargestellt, letztlich sagen, dass Marx alle Motive, die er versucht, aus dem ökonomischen Sein heraus zu entwickeln, die eine transzendierende Dynamik über den Kapitalismus hinaus als eine angebare, wissenschaftlich erfassbare Regel identifizierbar werden lassen, mit seiner eigenen Ökonomiekritik zu Fall bringt. Das sagt er allerdings so offen nicht in seinen Werken. Das heißt, man muss sich das selber herausfriemeln. Und auch in den Spätwerken findet man immer wieder geschichtsphilosophische, deterministische Motive und Ähnliches. Also das Werk ist sehr widersprüchlich von Marx. Es finden sich auch schon bereits in den früheren Schriften Aussagen, wo Marx feststellt, dass er dann doch diesen romantischen Glauben in die Arbeiterklasse, in dem Adel, der aus den menschlichen Adel, der aus den Augen der Arbeiter herausscheint, wie er sich ausdrückt, dass diese Hoffnung dann doch ein bisschen zu projektiv war und er dann von den Eseln, diesen Eseln spricht, die nicht in der Lage sind, zu verstehen, worum es geht. Das ist sozusagen immer ein sehr widersprüchliches. Also insgesamt kann man sagen, Marx gelingt es nicht, ökonomiekritisch fundiert eine Regel anzugeben, die aus dem sozialen Sein die revolutionäre Dynamik heraus erklärbar werden lässt. Ein ganz wichtiges Motiv hatte ich genannt, das ist die Ideologiekritik von Marx, die zeigt, dass die moderne Gesellschaft keineswegs entzaubert ist, sondern vielfältigen Fetischismen, Naturalisierung sozialer Verhältnisse und Mystifikationen unterworfen ist, die aus diesen ökonomischen Verhältnissen selbst heraus hervorgehen. Ich merke, dass ich jetzt schon eine Stunde rede und deswegen will ich den Teil zu Adorno nur stichwortartig halten. Ich hatte ja schon angedeutet in dem kleinen Vorwort, wenn man so will, dass jetzt nun mit der kritischen Theorie und mit Adorno, ich nehme Adorno nur als Chiffre sozusagen, das ist ja nicht alleine Adorno, es ist auch Erich Fromm, es ist auch Max Horkheimer, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse und andere aus der kritischen Theorie, die diese Tendenz repräsentieren, wenn auch sehr unterschiedlich, dass die zunächst einmal eine neue Entwicklung vor sich hatten. Und das war die Entwicklung Anfang der 30er Jahre, die auch nun eine Reaktion war auf den Ersten Weltkrieg. Das heißt, sie hatten eine Entwicklung vor sich, die ein Moment zeigte, das Marx in dieser Form noch nicht gesehen hat oder vielleicht auch noch nicht sehen konnte, nämlich die Nationalisierung der Arbeiterklasse. Also ich habe es ja gerade versucht zu zeigen, dass Marx theoretisch ziemlich klar sogar schon zeigt, dass die Arbeiterklasse ökonomisch integrierbar ist in den Kapitalismus, im Sinne einer, dass da keine revolutionäre, exterritoriale Paria-Klasse entsteht, die nur noch einen Groll gegen das System hat, sondern die sozusagen einerseits gezwungen ist, innerhalb des Kapitalismus zu existieren und andererseits aber auch sich dort eine minimale Entfaltungsmöglichkeit hat. Also da hat man dann einen Fernseher, ein kleines Häuschen und was auch immer, wenn man Glück hat, wenn die jeweiligen Konjunkturen so sind, wenn der Klassenkampf funktioniert und so. Das heißt, dass Marx schon erkennt, dass die Arbeiterklasse ökonomisch integriert ist, aber der Erste Weltkrieg hat gezeigt, dass darüber hinaus auch die Arbeiterklasse national integriert werden kann. Das heißt, der Glaube der Zweiten Internationale, der sozialdemokratischen Internationale, einen Weltkrieg verhindern zu können, in dem Arbeiter auf Arbeiter schießen, hat sich durch die Praxis dieser sozialdemokratischen Parteien mehrheitlich selber widerlegt, die dann doch den Gedanken einer Vaterlandsverteidigung und einer Verteidigung gegen das schlimmere Übel, seien es die Deutschen, seien es die Russen und Franzosen, ne, jeweils aus der Perspektive wahrgenommen haben. Das heißt, die Nationalisierung der Arbeiterklasse und dann auch schon sehr schnell Anfang des 20. Jahrhunderts die Tatsache, dass Teile der Arbeiterklasse auch zu noch extremeren Formen der noch extremeren Formen tendieren, nämlich zur offenen Gegenrevolution faschistischer Art. Also der Faschismus, ja, der nicht einfach ein bloßer Autoritarismus ist, sondern ein Versuch, die Massen zu mobilisieren im Sinne ihrer eigenen Entmündigung. Also während der Autoritarismus sagt, der Bürger soll ruhig sein und zu Hause bleiben, sagt der Faschismus, der Bürger muss auf die Straße und kämpfen, aber für antidemokratische Verhältnisse. Die Nationalisierung, die Faschisierung und dann natürlich auch Vor allen Dingen allerdings so dann erst ab Anfang der 40er Jahre wird dann auch der Antisemitismus Thema der kritischen Theorie. Und das habe ich jetzt hier nur kurz unter dem Stichwort der Regression des bürgerlichen und des proletarischen Subjekts zusammengefasst. Das heißt, die Diagnose der kritischen Theorie ist, dass diese Rationalitätspotenziale einerseits des bürgerlichen Unternehmers, ne, der die Ausbeutung rational betreibt, und andererseits der kämpfenden Arbeiterklasse und sei es nur für ihre materiellen Interessen kämpfenden Arbeiterklasse, dass diese Rationalitätspotenziale, die ja nun auch schon sehr, sehr, sehr niedrig gelegt sind, innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft durch ihre eigene Dynamik unterschritten werden und es so eine Art Umschlag gibt der bürgerlichen Gesellschaft in Tendenzen, die sozusagen hinter die bürgerliche Gesellschaft zurückfallen, in Form der Repersonalisierung von Herrschaft, in Form neuer Sklaverei, die auch offen propagiert wird. Und eben natürlich in Formen der konformistischen Revolte, die also eine sich rebellisch gibt oder revolutionär gibt, aber die bürgerlichen Verhältnisse anerkennt und dann auch eine bestimmte Gruppe von Menschen als vermeintliches Übel zeigt, die man nur ausrotten muss, damit die Ausbeutung und damit die Ausbeutung und der Krieg verschwindet. Das ist dann natürlich im Antisemitismus in Reihenform zu finden. Das heißt, von der reformistischen Integration in die bürgerliche Gesellschaft geht die Tendenz zur konformistischen Revolte, also nicht mehr so dieser englische, piesige Sozialdemokrat, der eigentlich nur ein bisschen mehr so vielleicht bessere Lebensbedingungen und Wohnbedingungen für seine Leute will, sondern der faschistische Kämpfer auf der Straße, der sich als Teil der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei fühlt. Hier ist der Begriff des autoritären Charakters ganz zentral. Das kann ich hier vielleicht in der Diskussion dann etwas näher erläutern. Der autoritäre Charakter ist eine emotionale Haltung, die ein irrationaler Bewältigungsversuch der gesellschaftlich produzierten Zumutungen in der bürgerlichen Gesellschaft ist. Das heißt, das Individuum versucht statt die ohnmachtsgenerierenden, zum Beispiel kapitalistischen Krisenverhältnisse aufzuheben oder zu reformieren von mir aus auch. Statt das zu tun, flieht das bürgerliche Subjekt in politische Bewegungen, die eine Teilhabe an Größe und Macht versprechen, und zwar ohne, dass diese Eigentumsverhältnisse und diese ökonomischen Verhältnisse geändert werden. Das heißt, das ist deswegen ein irrationaler Bewältigungsversuch, weil die vermeintliche Lösung dieser Ohnmacht, dieses Gefühls des Unbehagens und der Prekarität, dass diese Lösung gar keine Lösung ist, ja, sondern dass es ein völlig ungeeignetes Mittel ist, diese ohnmachtsgenerierenden Mechanismen zu verändern. Deswegen irrational. Ne? Ich habe da gar keinen emphatischen Begriff von, sondern einen sehr, sehr prosaischen Begriff von irrational. Das heißt aber auch, dass die kritische Theorie nicht, das hat sie sogar relativ wenig getan, die marxischen ideologiekritischen Potenziale anzapft. Das hat sie getan, aber nur sehr spärlich. Sondern, dass die kritische Theorie sagt, wir brauchen neben einer ideologiekritischen Analyse, wie Marx sie geliefert hat, die ja erklären kann, wie die ökonomischen Verhältnisse selber den Schein erzeugen, dass sie ewig seien oder dass sie gerecht seien, also diese kognitiven Phänomene erklärt, brauchen wir noch eine Sozialpsychologie, die uns erklärt, warum die Menschen emotional so unglaublich an der Herrschaft kleben. Also, dass sie auch beherrscht werden wollen und an Herrschaft irgendwie sozusagen sich in Herrschaft hineinarbeiten emotional. Das ist sozusagen der zentrale Punkt, die emotionale Matrix, wie Erich Fromm das dann später genannt hat, dieser regressiven Ideologien wie Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Das heißt, es geht um die Analyse des emotionalen Bodens, der Wirksamkeit dieser Ideologien und des Bedürfnisses der Massen nach bestimmten allgemeinen Strukturen ideologischer Gehalte. Ja, die dann zum Beispiel erklärt, warum der Antisemitismus eigentlich sich ständig von Neuem immer wieder reproduziert mit dem Bedürfnis, bestimmte Formen des Unbehagens, der Ungleichheit und der nicht durchschauten Mechanismen der kapitalistischen Weltgesellschaft auf eine Gruppe von Menschen zu projizieren, die vermeintlich als Strippenzieher dahinterstehen und ihre Machenschaften als Grundlage des Übels zu betrachten. Der Spruch, Geld regiert die Welt, doch wer regiert das Geld, den man auf evangelischen Kirchentagen oder im Spiegel finden kann, auf Spiegelcovern finden kann, ist genau Ausdruck dieser regressiven Anschauung, dass sozusagen, da muss doch eine Gruppe von Menschen hinterstecken. Es können keine unkontrollierten, anonymen Mechanismen sein, die die Menschen beherrschen. Das ist genau dieses Bedürfnis, so eine Erklärung. Created with free version for non-commercial im Antisemitismus, und das ist dann gerade in den Elementen des Antisemitismus von Horkheimer, Adorno und späteren Schriften zu finden. Im Antisemitismus wird dann auch das ökonomische, geopolitische oder militärische Rationalitätsmoment der bürgerlichen Gesellschaft transzendiert. Das heißt, der Antisemitismus ist nicht wie der Rassismus zum Beispiel eine Ideologie, die sehr stark verbunden ist mit Ausbeutungsmechanismen und die sozusagen eine neue Ständegesellschaft in der modernen Gesellschaft nach Kriterien von Hautfarbe oder Herkunft errichten will, sondern der Antisemitismus will den Feind identifizieren als Feind schlechthin, als Feind aller Völker, als Ursache aller Übel der modernen Gesellschaft schlechthin, als personale Inkarnation des Abstrakten, des Kapitals, der Demokratie, des Rechts und was auch immer, und auslöschen und nicht ausbeuten oder beherrschen. Der Holocaust ist dann auch die konsequente Realisierung des Antisemitismus und ist das, was Adorno das Äußerste nennt, das schon geschehen ist und sich auch wiederholen kann. Ich weiß, dass gerade jetzt diese Folien viel zu schnell war und viel zu viel war auf einmal. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht noch eine Stunde reden. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir jetzt sozusagen zwei weitere Tendenzen haben, die sich schon in diesen beiden unterschiedlichen kategorischen Imperativen kenntlich gemacht haben. Die erste Tendenz ist die, dass es bestimmte Formen von politischer Praxis, wenn man das überhaupt noch so nennen will, gibt, die aus pathischer Projektion, also aus einer emotional fundierten, die zwar gesellschaftlich hervorgebracht ist, aber emotional fundierten Haltung erwächst, innere Selbstanteile auf andere zu projizieren und die dann verantwortlich zu machen. Also innere Konflikte der Gesellschaft zum Beispiel dann eben auf die Juden zu projizieren. Und diese Tendenz, eine Tendenz ist die, die bürgerlichen Rationalitätsmomente und Potenziale, die Marx ja sogar durchaus kritisch betrachtet, in der politischen Ökonomie sogar noch transzendiert. Auch diese Praxis, die daraus folgt, transzendiert das bloße rationale Ausbeutungsinteresse und die bloßen rationalen Ausbeutungsmechanismen, die Marx in seinem kategorischen Imperativ ja in ihren Folgen als verheerend und entfremdend kritisiert, ja, wo der Mensch dann ein verächtliches und verlassenes Wesen wird, wenn er nur noch als Ausbeutungsobjekt wahrgenommen wird. Hier haben wir eine Tendenz, in der der Mensch nicht einmal mehr als Ausbeutungsobjekt wahrgenommen wird, sondern die Juden als Inkarnation des Bösen schlechthin vom Planeten getilgt werden. Von ihrer Vernichtung soll das Heil der Welt abhängen, sagen Horkheimer und Adorno, und haben damit den Begriff des Erlösungsantisemitismus von Saul Friedländer eigentlich schon vorweggenommen. Also die von Marx kritisierten Formen der bürgerlichen ausbeuterischen Rationalität, die mit der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft zusammenhängen, werden hier eigentlich sozusagen transzendiert in Richtung einer komplett wahnhaften, irrationalen Praxis. Und der zweite Punkt ist, dass diese Momente eben einer zusätzlichen psychologischen Analyse bedürfen oder sozialpsychologischen Analyse, weil es nicht um individualpsychologische Fragen geht, die eben von Marx Fetischismus-Theorie noch nicht abgedeckt sind. Also Marx hatte noch keine wissenschaftliche Psychologie, das kann man ihm auch nicht vorwerfen, die gab es zu der Zeit einfach noch gar nicht. Aber die kritische Theorie erkennt, dass es nicht ausreicht, einfach die falschen Vorstellungen, die aus den gesellschaftlichen Verhältnissen resultieren, der Menschen zu kritisieren, sondern dass weit mehr auch eine emotionale Bindung der Menschen an das Falsche, an diese gesellschaftlichen Verhältnisse existiert und sogar noch ein Bedürfnis der Verschlimmerung dieser Verhältnisse eigentlich existiert in Praktiken wie dem Faschismus oder Antisemitismus. Und ein letzter Punkt, der damit natürlich noch zusammenhängt, ist, dass dieser kategorische Imperativ, also ich gehe nochmal zurück zu hier zu Adornos kategorischem Imperativ, dass dieser Imperativ ja sogar so, ja man kann fast sagen, so bescheiden ist, dass der sagt, also Leute, dass das, was zu verhindern ist, ist das Äußerste. Und ich spreche hier noch nicht mal von den gewöhnlichen Formen des Rassismus oder der kapitalistischen Ausbeutung, sondern dieser Imperativ, der fordert von euch erstmal, dass das Äußerste sich nicht wiederholt, dass der Holocaust an den Juden sich nicht wiederholen soll. Und das finde ich einen wichtigen Punkt bei Adorno. Das heißt nicht für Adorno, dass nicht eben diese anderen Formen von regressiven Ideologien von ihm nicht auch kritisiert werden, im Gegenteil. Und es heißt auch nicht, dass das gewöhnliche kapitalistische Alltagsgeschehen und diese ausbeuterische Form von, ja, von Mehrwert, von Wertverwertung und Mehrwertakkumulation nicht mehr kritisiert wird. Auch das ist eigentlich nicht der Fall bei Adorno, dass er das nicht mehr kritisiert. Aber es zeigt sich, dass hier sozusagen eine Motivverschiebung stattfindet. Und eine Motivverschiebung, die meines Erachtens auch heutzutage, gerade wenn man sieht, wie wahnhaft auch große Teile der Linken weltweit auf den arabisch-palästinensischen, auf den arabisch-israelischen Konflikt reagieren, auch gerade jetzt auf die letzten Ereignisse, die zeigen, wie notwendig allein diese Erinnerung daran ist, dieses Äußerste erst einmal nicht mehr eintreten zu lassen. Und man kann leider sagen, und Adorno war da auch teilweise auf dem Weg, das zu erkennen, Ende der Mitte, Ende der 60er Jahre, dass leider die Linke, die mal angetreten war, den Kapitalismus aufzuheben oder zumindest Teile der Linken, Herrschaft abzuschaffen, dass Teile der Linken sich sogar zu Protagonisten dieser wahnhaften Praxis gemacht haben. Also der Verrat nicht nur an Marx-kategorischen Imperativ in der realsozialistischen Linken oder gerade in der stalinistischen Barbarei, ja, die Millionen Opfer gefordert hat, sondern auch der Verrat der nicht-stalinistischen oder nach-stalinistischen Linken an Adornos kategorischen Imperativ ist im Grunde genommen eine Diagnose, die man heutzutage stellen muss. Und ich hoffe, dass die letzten Äußerungen hinreichend kontrovers waren, damit wir eine interessante Diskussion haben werden. Vielen Dank.